Kapitel 2 Artikelwörter Possessivartikel Mein, Dein Übung 2 Zwillinge mit ein paar kleinen Unterschieden Ergänzen Sie. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A Ihre Füße sind klein. Seine Füße sind groß. B. Ihr Mund ist nicht so groß. Sein Mund ist etwas groß. C. Ihre Haare sind blond und lang. Seine Haare sind auch blond, aber kurz. D. Ihre Nase ist ein bisschen klein. Seine Nase ist ein bisschen groß. E. Ihr Fahrrad hat vorne ein Licht. Sein Fahrrad hat vorne kein Licht mehr.